Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserem allerersten Podcast, zu unserem allerersten Test hier. Ja, wir sind die Miradu-Jungs. Mit wir meine ich den guten Eduard und meine Wenigkeit, den Martin. Wir betreiben ein YouTube-Channel, aber wir haben jetzt momentan relativ wenig, also wir waren relativ wenig produktiv auf dem YouTube-Channel, weil wir einfach keine Zeit hatten und so ein bisschen die Lust verloren haben. Aber wir haben, und uns fehlt einfach etwas, und zwar das Sprechen, und zwar das Unterhalten, wie wir verschiedene Themen bequatschen und unter anderem mit euch teilen. Das fehlt uns so ein bisschen, und deswegen wird es jetzt regelmäßig beziehungsweise in unregelmäßigen Abständen wird es Podcasts geben. Immer wenn wir Lust haben, werden wir einfach unsere Mikrofone auspacken und unsere Stimmen aufnehmen, und da werden wir dann so einiges bequatschen, alles Mögliche über Gaming, Themen, die uns halt einfach so interessieren, was uns eventuell passiert ist. Und wir haben auch eine Webseite, und zwar lautet die miradupodcast.wordpress.com. Ja, und da könnt ihr natürlich drauf gehen und könnt uns eventuell auch Fragen stellen, Themen, die ihr gern besprechen möchtet, die wir halt besprechen, ja. Und das war erstmal der Test. Wir sehen uns. Macht's gut und tschüssikowski. Ach so, ja, der Eduard, der ist ja noch gar nicht da. Ja, der fehlt. Aber das ist ja nur ein Test. Deswegen, bald werdet ihr seine bezaubernde Stimme auch auf euren Ohren haben. Aber ich verabschiede mich jetzt erstmal. Bis dahin, macht's gut und tschüss.